Herzlich willkommen zu Herzblut Freie Szene, dem Talk-Magazin auf der Berliner Runde hier bei Collaboradio auf FRBB Freie Radios Berlin-Brandenburg, UKW zu hören unter 88,4 MHz in Berlin oder in Potsdam unter 90,7 MHz und natürlich auch ganz digital im Stream unter fr-bb.org. Ja, Herzblutfreie Szene, normalerweise mit mir, Thomas Jeckel, und Makro, der heute aber nicht da ist. Dafür habe ich nicht einen, sondern gleich zwei wunderbare Gäste von den Improvisionären heute remote zugeschaltet in unser Studio. Und zwar Vera Schmidt, hallo. Hallihallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und Marc C. Behrens, wichtig mit C, hallo. Hallo Marc. Ganz wichtig, ja, hallo. Schön, dass wir da sein können. Ja, wunderbar, dass ihr da seid. Ihr beide seid Schauspieler und Kunstschaffende. Ich weiß nicht, das könnt ihr gleich nochmal selber sagen, was ihr genau, wie ihr euch selbst seht. Und ich kenne euch, weil ihr beide bei den Improvisionären spielt und improvisiert. Und die Improvisionäre sind so eure gemeinsame Heimat. Kann man das so sagen, Vera? Auf jeden Fall. Also nämlich tatsächlich gemeinsam, weil Marc und ich die ja sozusagen gegründet haben oder mit uns hat es begonnen. Also seid ihr die Eltern von den Improvisionären, kann man das so sagen? Auf jeden Fall, das kann man so sagen. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen und ich möchte mit euch heute über Streaming oder Theater im Netz reden, gefangen im Internet. Aber bevor wir das machen, der Tradition unserer Sendung folgend, dem Herzblutfreie Szene, einen kleinen Rückblick auf den vergangenen Monat. Da gab es ja noch Live-Kunst und Kultur. Wart ihr irgendwo im Oktober? Habt ihr euch irgendwas angeschaut, wo reale Menschen auf realen Bühnen gestanden haben und ihre Aerosole in einen realen Raum hinauspusteten? Vera, gab es da was? Ja, ich war richtig viel im Theater und im Kino und auch im Museum. Ich habe jetzt gerade mir so eine kleine Liste gemacht und ich war tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mal im Kino, Theater oder Museum. Sowohl im Freien als auch in staatlichen Häusern und habe wahnsinnig viele tolle Sachen gesehen. Ich war sogar einmal im Puppentheater und habe Rumpelstilzchen gesehen. Ist das Entzug gewesen oder warum warst du so viel? Ich bin tatsächlich eigentlich immer so. Also wenn ich frei habe, einen Abend jetzt nicht verplant habe, weil ich selber spiele oder streame oder auch nicht irgendwie Freunde treffe. Naja, eigentlich meine Freunde treffe ich meistens bei Kultur. Und es ist eigentlich ganz normal, dass ich 2 bis 3 Mal die Woche ins Theater oder ins Kino gehe. Ja. Super. Mein also, Lebensmittel. Gab es da irgendwas, wo du sagst, das war dein Highlight für diesen Oktober? Ich fand mehrere, also im Kino habe ich viele tolle Sachen gesehen, aber jetzt, wenn wir bei Theater bleiben, weil das hier jetzt besser dazu passt, ich fand ganz toll, im Theater unterm Dach habe ich gesehen, das hieß, glaube ich, Wartezimmer Leben. Das war eine die Präsentation eines Workshops, die machen immer in den Herbstferien einen Workshop für junge Menschen, ich glaube ab 16 Jahren. Und das war sozusagen die Werkschau von denen. Fand ich extrem toll, was die, also natürlich nicht jeder Einzelne grandios, aber trotzdem das Gesamtergebnis war ganz toll. Super fand ich Schwesterlein im Kino. Und mir hat auch sehr gut gefallen Gespenster im Berliner Ensemble, weil da das, also die ganz tolle Sachen mit der Bühne gemacht haben, weil das Stück kennt man ja wahrscheinlich viele schon so ein bisschen, aber die haben das wirklich nochmal ganz neu, in ein ganz neues Licht gerückt, über die Art und Weise, wie sie die Bühne bewegt haben. Ah, super. Ja. Klingt spannend. Also das kannst du empfehlen, wenn man wieder ins Berlin-Ensemble darf. Wenn man wieder ins Theater darf. Die haben auch tatsächlich ein unglaublich akribisches Hygienekonzept. Also hatte ich nirgendwo anders was so, wurde das so genau genommen. Also ich glaube, da kann man auch hoffentlich bald wieder safe hin. Okay, wunderbar, danke dir. Marc, was hast du denn im Oktober gesehen oder warst du nur zu Hause? Nee, zu Hause war ich nicht. Ich war auch viel selber am Proben und am Auftreten, solange es noch ging. Und Vera und ich waren zusammen bei einem ehemaligen Kollegen von uns, von den Improvisionären, beim lieben Philipp Leinbach, der im Delphi ein Tanztheaterstück als Schauspieler begleitet hat und mit auf der Bühne stand. Das hieß Seven und beschäftigte sich mit den 7 Todsünden. Das war auch toll, weil da der Raum, dieses alte Theater da im Delphi, dieses morbide mit diesen Todsünden und diesen wahnsinnig tollen Tänzen, modernen, also es waren alles Solos, 7 Solos für 7 Todsünden, extra designte Kostüme, tolles Licht, es war einfach super ästhetisch und kurz und knackig. Nach einer Stunde wollte man eigentlich noch mehr und es war schon wieder zu Ende. Das war schade, aber das war richtig, war ein Highlight auf jeden Fall. Cool, also Delphi, du meinst das Stummfilmkino da, bekannt aus Babylon Berlin. Genau, genau der Ort. Ja, super. Ja, ich habe tatsächlich nichts gesehen. Ich kann mich nur etwas schmachvoll zurück schauen auf den Oktober. Ich weiß gar nicht warum, aber es war irgendwie so viel anderes los. Aber ich selber nur eine Premiere gemacht, nur dass die, ja, wie die war, darüber kann ich nicht sprechen. Ne? Kennt ihr ja, dass man von seinen eigenen Produktionen immer so schlecht schwärmen kann. Genau. Okay, ja, wunderbar. Also das hat schon ein bisschen Geschmack gemacht für Kunst und Kultur. Jetzt haben wir den November erreicht und seit heute haben die meisten Theater wieder geschlossen. Aufgrund dieser Viruspandemie habt ihr sicherlich auch schon von gehört, es gibt so ein Virus. Ach so. Ja. So. Ist völlig an mir vorübergegangen. Ich bin ja immer nur im Theater, ich sehe das nicht. Ja, glücklich. Nein, aber ihr habt ja auch wahrscheinlich, hat es euch genauso wie uns alle im Frühjahr erwischt. Ihr hattet geplant übers Jahr hinweg Shows. Ihr spielt ja regelmäßig als Improvisionäre in der Brotfabrik Berlin. Ja. Und musste dann ja auch auf die Bremse treten. Und was mich fasziniert hat, war tatsächlich, ihr habt sehr schnell entschieden, ihr streamt im Netz, Facebook. Mhm. Ihr wart eine der letzten, die in der Brotfabrik, ich glaube, die letzte Show, die in der Brotfabrik war, Wir wurden in flagranti erwischt sozusagen. Am 14. März kam der Lockdown. Da waren wir gerade auf der Bühne und haben davon erst erfahren, als die Show schon vorbei war. Aber da schwebte das noch so, schon so überall in der Luft und wir haben darum uns gedacht, es werden vielleicht gar nicht mehr so viele Leute kommen ins Theater und haben sofort parallel einen Stream gemacht als Lösungsidee sozusagen. Aber da wusste eben, und dann kamen wir von der Bühne und da war der Lockdown dann schon fest. Ja, ich habe den tatsächlich, diesen Stream verfolgt, weil ich hätte am 14. selber auf der Bühne stehen sollen. Das war abgesagt worden und da waren wir noch alle unentschieden, was ist jetzt tatsächlich richtig, was ist falsch. Es wurde da sehr viel, wie ich auch finde, zu Recht vorsorglich abgesagt. Aber ich habe mir den Stream auch angeschaut. Der war noch recht roh. Ein Handy hat da live das nach Facebook gepumpt. Aber ich fand toll, dass ihr so früh schon gesagt habt, wir machen das jetzt einfach, wir streamen. Wer hatte denn die Idee von euch? Wer hat denn gesagt, komm, wir müssen jetzt das in die Welt bringen? Ja, also ich glaube, so initiativ kam die Idee ein bisschen von mir. Ich hatte tatsächlich 2 Wochen vorher einen Auftritt bei Paternoster als Gast, ein anderes Impro-Theater in Berlin. Und habe schon, da stand so, schwebte sowas schon in der Luft und dass das irgendwie schwierig werden könnte mit Veranstaltungen. Da habe ich so im Scherz gesagt, man müsste jetzt eigentlich schon anfangen, Streaming-Konzepte für Impro-Theater zu machen. Da haben sich alle Kollegen in der Garderobe kurz mal kräftig auf die Schenkel geklopft und laut gelacht und sind auf die Bühne gegangen. Und 2 Wochen später war es soweit. Insofern war die Idee quasi schon im Kopf und dann tatsächlich so spontan reinzuspringen, liegt natürlich am Impro, dass das möglich war, weil es eigentlich am 13. feststand, dass jetzt nichts mehr geht und wir am 14. mit einem Streaming-Konzept irgendwie dastanden. Es war halt so eine Nacht- und Nebel-Aktion. Noch schnell irgendwie, wie geht das überhaupt technisch? Wie können wir das irgendwie umsetzen? Wie können wir auch ein bisschen die Zuschauer und die Kamera irgendwie mit einbauen und nicht einfach nur abgefilmtes Theater machen, sondern das auch eine Interaktion mit den ZuschauerInnen zu Hause stattfindet. Und das war aber ein toller Rush und das war vor allem ein ganz tolles, positives Erlebnis, was einen so ein bisschen in diesen Lockdown in den ersten gerettet hat, weil man das Gefühl hatte, okay, wir sind nicht ohnmächtig, wir können trotzdem noch aktiv werden. Ja, ich fand das tatsächlich ganz besonders an eurem ersten Stream und dann auch an späteren, dass ihr mit einer Bewegtkamera gearbeitet habt. Also tatsächlich jemand hatte die Kamera in der Hand und hat die Spielenden verfolgt. Das fand ich sehr innovativ, weil abgefilmtes Theater, ich glaube, das geht uns allen so, das kann man sich kaum mehr anschauen, oder? Seid ihr da noch? Nee, bin ich leider Gottes. Also ich finde auch, dass das ein Theaterstück bedarf einer Bühne und dieser Situation, dass es spannend bleibt. Und darum muss man filmischer denken, ein bisschen damit, wenn man auf der Bühne, von der Bühne aus streamt, das dann auch visuell interessanter ist von zu Hause aus. Hm. Natürlich. Aber es hat oft auch, glaube ich, aus der Not geboren, dass das dann einfach abgefilmt wird, weil es ja wirklich, also wenn man jetzt ein reguläres inszeniertes Stück hat, könnte man das ja gar nicht. Ich glaube, wir hatten ja damals bei dem ersten Stream, war das ja dann sowas wie der Hund oder so. Einfach, dass wir dann quasi so eine Figur zum Anspielen hatten, die das Handy war. Diese Möglichkeit hat man ja gar nicht immer bei Dingen, die fester sind. Wir haben sogar das Publikum befragt, tatsächlich jeweils für die einzelnen Szenen, was die Kamera für eine Rolle übernehmen soll. Und dann war es mal eine Überwachungskamera und mal war es irgendwie der Hund oder die Katze und mal war es irgendwie der Verkäufer, zu dem man in den Laden kam, sodass die Zuschauer zu Hause irgendwie Teil der Show waren. Ja. Ja, das fand ich sehr interessant. Die Sache ist die, ich habe vor uns nur gesagt, ihr seid beide Schauspieler. Ihr habt das beide gelernt, richtig? Ja. Genau. Aber das ist ja tatsächlich was anderes, vor einer Kamera zu spielen, als vor Leuten auf einer Bühne im Theater. Merkt ihr den Unterschied? Also hilft da eure Ausbildung? Merkt ihr den Unterschied? Was hat das mit euch gemacht, zu sagen, okay, wir müssen jetzt unser Theater schaffen? Ist ja so ein Hybrid-Film schaffen. Also es ist ja irgendwie so ein seltsames Zwitterwesen, was da jetzt entsteht. Konntet ihr mit eurer Ausbildung da was tun? Wenn ich jetzt mal für mich spreche, ich habe mit Film angefangen. Ich habe mit 9 Jahren meinen ersten Film gemacht und habe darum jetzt keine Berührungsängste mit Kameras. Ich finde, was man umlernen musste jetzt während der ganzen verschiedenen Streaming-Shows war, normalerweise ist es ja absolut verboten, in Kameras reinzugucken, außer es ist irgendwie eine besondere Regieanweisung, dass man irgendwie mal anspielt, aber normalerweise das ja nie. Und seitdem wir streamen, gucke ich ständig ganz bewusst in Kameras hinein. Das ist irgendwie ungewohnt, aber man gewöhnt sich dran, weiß ich nicht. Ja. Marc, musstest du umlernen? Ich fand tatsächlich Impro, was so auf die Interaktion mit dem Publikum setzt, auch die direkte Live-Reaktion des Publikums und auch auf die Live-Präsenz der Mitspielerinnen. Das musste ich tatsächlich umlernen und da, glaube ich, sind wir auch immer noch dabei, das zu lernen oder das zu verbessern. Wie kann man trotzdem Beziehungen herstellen und miteinander spielen? Und auch einen Kontakt zu seinem Publikum herstellen, wenn man gar nicht im selben Raum ist. Wir haben ja dann nach dieser einen Show, von der wir jetzt erzählt haben, auch tatsächlich jeder von sich aus zu Hause vom Sofa oder aus der Küche gestreamt und uns dann zusammengeschaltet. Das heißt, es ist eigentlich immer wie ein Skype oder Zoom oder irgendein anderer Anbieter-Call, den wir da irgendwie mit Leben füllen müssen und dann. Also das ist tatsächlich dieses lebendige, gemeinsame, gemeinschaftliche, was auf der Bühne in der Live-Situation das Impro so toll macht, dass man gemeinsam mit dem Publikum kreativ ist und was schafft, das irgendwie auf online zu übertragen, wenn da immer so ein Bildschirm zwischen allen steht und man das Publikum gar nicht sieht. Das war für mich die größte Herausforderung. Ja, weil das ist auch meine Erfahrung tatsächlich gewesen. Wir haben auch Live-Shows, also gemacht, die gestreamt, auch auf Bühnen zusammen gestreamt. Also was wir nicht getan haben, ist das, was ihr gemacht habt, sozusagen eine, ja, so ein Konferenzcall als Show. Da würde mich auch gleich nochmal interessieren, wie sieht das bei euch aus? Was sind so, was so eure Idee gewesen von so einem Konferenzcall? Aber was ich festgestellt habe, wenn man von zu Hause aus, aus seinem eigenen Arbeitszimmer, Wohnzimmer, was auch immer streamt, was mir halt total fehlt, ist diese Energie. Also es, mir fällt es unfassbar schwer, diese Bühnenaufregung, Adrenalin-Energie herzustellen. Wie geht's euch, Vera? Ja, also mir fehlt halt einfach die direkte Interaktion total. Auf der anderen Seite natürlich erreicht man halt auch wieder ein Publikum, das man sonst nicht erreichen würde, weil wir haben jetzt teilweise quasi Stammgäste bei unserem Stream, die irgendwo in Deutschland sitzen. Die würden uns ja normalerweise gar nicht sehen, wenn wir auf der Bühne wären. Aber natürlich ist es, also ich liebe das normalerweise auf der Bühne, wenn man so eine Pause lässt und dann weiß man, man macht einen Witz und dann gibt's die Reaktion und man hört die Leute und ne, Applaus und so. Das fehlt wahnsinnig. Aber wir versuchen halt bei allen diesen Stream-Formaten zu gucken, dass zumindest die die Beziehungen zwischen den Figuren im Vordergrund stehen und dann ist man ja doch auf dem, was also dabei, was uns am wichtigsten ist, normalerweise beim Spielen auch die Beziehungsebene. Das haben wir dann trotzdem noch natürlich. Ja. Ja, also dass du von der Idee her, dass man seine Energie aus dem Partner mehr zieht als genau. aus der Präsenz eines Publikums. Genau, aber natürlich fehlt das Publikum. Das kann man auch nicht, ich glaube, das kann man auch nicht ersetzen, also diese Live-Situation. Ja. Macht ihr was Besonderes, bevor sozusagen es in so ein Streaming geht? Also habt ihr so ein Off-Camera-Ritual? Marc, hast du sowas? Wir haben tatsächlich unsere Backstage-Rituale mittlerweile veröffentlicht und machen die in Front of the Kamera. Also wir haben quasi das Backstage rumgeblödelt, inklusive unserem Energizer, den wir vor jeder Live-Show auch machen, bevor der Einlass startet, mittlerweile in den Stream gelegt. Das ist auch auf jeden Fall eine Hürde, dass man vorher halt auch viel mit Technik und Technikeinrichtung und funktioniert jetzt das Internet und das Mikrofon und wir haben Feedback, du kannst dir das ungefähr vorstellen, zu tun haben. Deswegen ist dieses ganze Ritual, sobald es halt losgeht und wir sind live, dann sind wir live. Und was wir natürlich auch versuchen, ist immer mit den Zuschauerinnen, zumindest über die Chatfunktion, die Kommentarfunktion unter unseren Streams. Wir streamen ja über Facebook momentan. Wir versuchen gerade noch auf andere Plattformen zu uns zu erweitern. Darüber auch zu interagieren und auch deren Kommentare, deren Applaus-Emojis einzublenden regelmäßig und auch Formate immer wieder zu entwickeln. Wir machen hier jede Woche quasi was Neues, ein neues Thema und beschäftigen uns dann immer kreativ damit und versuchen wirklich dieses Genre so auszuloten, dass es möglichst interaktiv ist, dass die Leute wie ein Mitspieler sind, der uns über Chat irgendwie was reingibt. Sei es jetzt, wenn man Science Fiction spielt, dass das irgendwie wenn man im Raum ist, dass das dann die Erdstation ist, die einem dann Funksprüche sendet oder die SMS der Ex-Freundin, die immer mal wieder eintrudeln oder so weiter und so fort. Also den Zuschauern dadurch, dass sie nicht lachen oder klatschen geben, zumindest eine Rolle zu geben und sie aktiv mit einzubinden. Das ist irgendwie unser Ansinnen bei diesen Streams. Ja, da muss man vielleicht nochmal ganz wichtig erklären, dass eure Show normalerweise im Ende so funktioniert. Ihr fragt euer Publikum, was soll es den nächsten Monat, nächste Woche, wann auch immer geben? Und dann gibt es Vorschläge, die ihr dann annehmt, ich weiß gar nicht, gibt es da einen demokratischen Prozess dazu? So als Idee. Wir machen eine Applausabstimmung. Okay. Und wie macht das im Netz? Wir denken uns das Netz selber aus. Ja. Ihr legt es selber aus. Vera? Wir legen es selber fest. Da überlegen wir es uns selber immer, also immer bei unserer Probe, überlegen wir ein spannendes Genre fürs nächste Mal. Verstehe. Also das heißt, da macht ihr das nicht, aber in einer Live-Show fragt ihr und dann gibt das Publikum vor und deswegen wisst ihr so ungefähr, was für ein Genre oder Thema oder dann im nächsten Mal dran ist. Ja. Ja. Weil wenn man sagt, ihr habt euch dann vorbereitet und überlegt euch, was ihr macht, das klingt dann nicht mehr nach Impro, aber da ist ganz viel improvisiert, aber ihr legt sozusagen die Grundlage. Genau, wir beschäftigen uns monatelang immer mit dem Genre, das dann für den nächsten, also auf der Bühne, und versuchen das quasi nur runterzubrechen. Also wir bereiten uns jetzt nicht vor im Sinne von, wir sagen, du kommst dann von links und ich komme dann von rechts und ich bin die und du bist der, sondern wir überlegen uns, weiß nicht, wenn man Film Noir, also was brauche ich für einen Film Noir? Lass uns doch mal gleich das, was ihr jetzt, ihr hattet ja jetzt eine Show gestern, vorgestern, nein, wann, Freitag? Am Freitag. Freitag, genau. Was war das für eine? Das war The Shining. Also basiert auf dem Stephen King Roman / der Verfilmung von Kubrick. Genau. Genau. Und also das heißt, ihr kriegt so einen Filmtitel, Shining, das nehmt ihr als Genre sozusagen irgendwie Mystik, Horror oder was ist das denn für euch? Oder ist Kubrick für euch ein eigenes? Wir gucken tatsächlich einfach, wie funktioniert das Shining, was können wir für uns da spielbar rausziehen, was könnte spannend sein? Eigentlich, wenn man es runterbrechen möchte, überlegen wir uns die Fragen, die wir dann ans Publikum stellen wollen. Also in dem Fall bei The Shining war eben spannend, dass die Charaktere von ihren inneren Dämonen in Form von Geistererscheinungen dann in den Wahnsinn getrieben werden und sich eigentlich die Familie am Ende selbst zerstört, weil da eigentlich nie jemand irgendwo war. Ja. Und diesen Aspekt von dem Film haben wir uns rausgenommen und haben gesagt, dann wollen wir das Publikum nach inneren Dämonen fragen und die dann in der Geschichte irgendwie auftauchen lassen und eben diesen Prozess des durch die eigenen inneren Abgründe in den Wahnsinn getrieben werden. Das ist eine Vorbereitung und dann vielleicht noch die Atmosphäre so ein bisschen aufzugreifen, wobei man da auch immer versucht, frei zu sein natürlich. Für mich ist das Genre immer wie so ein Startpunkt und ein Rahmen, was die Fragen ans Publikum angeht und wie die Show quasi strukturiert ist von der Moderation her. Und dann versucht man innerhalb der Szenen und vor allem in der Entwicklung der Geschichte, sich möglichst frei zu spielen und im Zweifel ein ganz neues The Shining zu erzählen unter denselben Vorzeichen. Aber ihr fragt dann nicht sowas wie, mit was für einem Werkzeug wird durch welche Badezimmertür eingebrochen. Eben, genau das nicht. Es geht bei uns nie ums Nachspielen der Geschichte, sondern um quasi unser von der Geschichte inspirierte eigene zu schaffen. Und das ist natürlich, also das hilft euch wahrscheinlich auch, wenn ihr solche Vorgaben macht, dann zu überlegen, okay, wie können wir das in ein Online-Format pressen? Habt ihr mal überlegt, eine rein freie Impro-Show online zu machen, also die eben nicht so themengebunden sind? Oder ist euch das dann zu gefährlich, weil man dann denkt, man braucht dann vielleicht eine Stunde, um erstmal überhaupt eine Form zu finden, wie man miteinander über das Netz überhaupt ins Spielen kommt? Na, ich würde sagen, wir sind gerade in der Entwicklungsphase, jetzt mit dem zweiten Lockdown und quasi in der neuen Hochphase des Streaming-Angebots sind wir gerade dabei zu arbeiten, daran zu arbeiten, neuere Formate zu erfinden, weil wir jetzt zunächst mal unser Bühnenformat versucht haben, auf online zu übertragen und zu adaptieren und auch dort drin möglich zu machen. Und der nächste Schritt ist jetzt, aus diesen Erfahrungen zu schöpfen und zu sagen, was funktioniert online gut, worauf haben wir da Lust, wie wollen wir uns da weiterentwickeln und jetzt sich quasi noch ein bisschen mehr zu lösen von wir versuchen, die Bühne ins Internet zu bringen, sondern wirklich ein internettaugliches Format zu machen, was eben dann wieder die Qualitäten hat, die die Bühne im Live hat, nämlich Storytelling und Beziehungen und Interaktion mit dem Publikum. Das heißt im Umkehrschluss, die Bühne ist nicht zu ersetzen, sondern das Internet hat seine eigenen Regeln. Also genau, haben wir, also ich meine, es ist ja, wahrscheinlich ist es auch relativ klar, aber wir haben es halt immer mehr gemerkt, natürlich von Stream zu Stream, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert, was Spaß macht auch vor allem, ne, und was trotzdem dann den, die, jetzt übertrieben gesagt, Marke Improvisionäre gut umsetzt im Internet. Und was sagt euer Publikum dazu? Also weil natürlich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, weiß nicht, ob euch das auch so geht, dass man so ein bisschen streammüde auch ist. Also man hat ja am Anfang sehr viel geguckt und sehr viel, ich glaube auch aus Solidarität, sich ganz furchtbares Zeug angeschaut, wo der Ton entweder, ich habe mal irgendwann ein Konzert gesehen, wo der gesamte Ton übersteuert war. Die Kamera, das Kamerabild war super, aber der Ton war. Super bei einem Konzert, ne? Genau, und auch schon anders erlebt, irgendwie zwei sitzen neben einer Lampe, einer völlig verwischten Kameralinse und man erkennt eigentlich gar nichts, weil sie so eine ja, Corona in dem Sinne heraussangen, aber da war der Ton wenigstens gut. Also man hat ja dann doch mit viel Geduld und ich glaube auch, also ich kann es auch selber sagen, wir haben auch Sachen gestreamt, die, wo ich hinterher durchaus harte Kritik habe einstecken müssen für die Qualität, weil natürlich auch, ja, wir haben glaube ich alle Technik gekauft, oder? Ihr habt auch zugeschlagen, ne? Ja. Was habt ihr hauptsächlich gekauft, was hattet ihr nicht? Wir haben für uns alle, also wir haben damit, also teilweise wenige von uns hatten schon Equipment, aber wir haben einfach geguckt, dass das ganze Team auf dem gleichen Stand ist. Das heißt, wir haben alle Ringlichter, wir haben alle ein externes Mikrofon, wir haben alle eine externe Kamera nochmal für den Computer und Powerbanks, weil teilweise muss man die Dinge, also teilweise hat man nicht genug USB-Eingänge. Ja. Ja, das haben wir eigentlich, würde ich sagen, oder haben wir sonst noch was gekauft? Nee, ich glaube, das ist... Und das Programm, was es ermöglicht, das Broadcasting-Programm, was es ermöglicht, verschiedene Kameras zusammenzuschalten, Einblendungen zu machen und so weiter und so fort. Achso, das macht also, ihr dann... Das macht unsere fantastische Anne Sturm, die uns seit dem ersten Stream, dem ersten Moment des Lockdowns, Woche für Woche, weil wir haben tatsächlich angefangen, dann wöchentlich eben was zu machen, unterstützt und sich da voll reinhängt und uns mit ihrem ganzen technischen Know-how das überhaupt möglich macht, dass wir das hinkriegen. Wir selber sind nicht so die Technik-Freaks. Wir wollten auch niemals streamen, aber jetzt ist es so gekommen und der Drang nach der Kultur und nach dem Publikum und dem Kontakt und der Auseinandersetzung trotz Corona ist stärker als der Wunsch, sich nicht mit Technik und Internet beschäftigen zu müssen. Ja, ich glaube, es hat ganz viele Leute dazu gebracht, sich mal mit dieser Kamera an ihrem Laptop, Smartphone, iPad auseinanderzusetzen und dann wie viele Leute man heute hört, die sagen, oh ja, aber eigentlich so eine Telefonkonferenz, das geht auch mal. Oder Homeoffice, das hätte ich ja nie gedacht. Also ich glaube, wir haben da alle in den letzten Monaten digital zumindest einen Schritt nach vorne gemacht. Was für ein Programm benutzt, Anna? Wisst ihr das, was ihr da nutzt, um euch da... Ecamm heißt es. Ja, genau. Ecamm? Ja. Also mit einem großen I oder einem großen E? E. Mit einem E. Ecamm. Ja, genau. Ja, weil ich meine, es gibt freie Lösungen, aber irgendwann stößt man bei vielem an die Grenze, vor allem auch Bandbreite, habe ich festgestellt. Ist ja heute auch gar nicht so einfach. Also gerade die Brotfabrik, die wir ja beide bespielen, hat dann ja auch einen der ersten Streams dort mitgemacht und erstmal irgendwie einen Routerzugang zu finden, den man da verkabeln konnte, weil für mal ein bisschen Internet reicht, meist WLAN, aber sowas will man dann ja, wenn man richtig eine Show stabil streamen will, will man die ja eigentlich über Kabel haben und so. Ja. Also ich glaube, wir haben tatsächlich über mein Handy gestreamt, weil ich so einen absurden Internet, also so einen Vertrag habe mit wahnsinnig viel Internet, glaube ich. Ich glaube, wir haben, oder? Erinnerst du dich noch, Marc? Ich glaube, wir haben einfach dein Handy genommen bei der ersten Show. Ne? Mittlerweile sind wir alle irgendwie über unsere Home-WLANs verbunden und nutzen, wenn wir aus der Brotfabrik streamen, was wir jetzt auch bei den Live-Shows zusätzlich gemacht haben, nutzen wir auch genau jenes LAN-Kabel, von dem du gerade geschwärmt hast, Thomas. Ja, es ist tatsächlich mein LAN-Kabel. Also ich habe es mein Eigentum, das habe ich direkt in die Brotfabrik getragen. Danke, Thomas. Das sind die Opfer für die Pandemie. Nein, ist ja völlig in Ordnung. Ich finde das ja, ich habe auch da zu Nils, dem Bühnenleiter in der Brotfabrik, damals gesagt, ich lasse das mal hier, weil er hat ja auch dann online unterrichtet und weil ich habe gedacht, wir gehen wieder in die Brotfabrik, um da aufzutreten und zu streamen, damit dieses Haus einfach bespielt wird, damit nicht hinterher jemand kommt und sagt, hier findet ja nichts statt, da könnten wir doch auch was anderes draus machen. Ja. Wäre auch eine super Stelle für einen Edeka. Den gibt es da nämlich gar nicht auf der Ecke. Ja, zum Beispiel. Sag doch sowas, wie ich mag. Ja, aber das ist tatsächlich so. Ja. Also, weil das ist meine größte Angst, was die freie Szene betrifft. Ich glaube, wir KünstlerInnen kommen auch kreativ auf anderen Wegen zurecht, also eben im Internet, oder wir können auch mal ein Jahr, keine Ahnung, was anderes machen. Aber wenn die Orte danach weg sind, wenn es vielleicht wieder eine Art von Normalität gibt, dann haben wir halt auch nichts gewonnen. Deswegen. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich Kultur so forciert habe im letzten Monat, weil ich mir auch gedacht habe, also dieser Verdienstausfall für all diese verschiedenen Häuser, also egal ob Kinos oder Museen oder das ist nicht tragbar auf Dauer einfach. Und das ist auch mein großes, das, was mich so traurig gemacht hat an der erneuten Schließung, dass ich mir denke, ich hoffe, dass Ende des Jahres noch alles da ist, was ich liebe. Ja. Ja, deswegen, genau. Ihr hattet gesagt, die Show must go online, das ist richtig, aber die Häuser müssen da mit und die müssen auch am Leben erhalten bleiben, weil. Wir haben auch tatsächlich ganz am Anfang unsere Spendeneinnahmen, die wir generiert haben über unsere Streams, auch mit der Brotfabrik geteilt, weil. Ja. Weil einfach, wenn man jetzt nicht gefördert, also ich glaube wahrscheinlich für geförderte Häuser ist das jetzt halb so wild, aber wer ist denn schon gefördert? Ja, und vor allem nicht allumfänglich, nicht wahr? Also das ist ja auch die Frage und die nächste Frage, die halt auch kam, braucht man Techniker in einem leeren Haus, braucht man so und so weiter und so fort. Und es ist ein Verein, der das trägt und da ist, glaube ich, alles, was da stattfindet und einfach, ja, Nutzung zeigt und wir sind ja auch dann, als es wieder ging und es ein Hygienekonzept gab, auch alle wieder da aufgetreten und wieder hingegangen. Das ging aber vor allem mit den spontanen Künsten besser als mit den nicht so spontanen. Auf jeden Fall. Weil ganz viele Theaterprojekte da auch weggebrochen sind und ja, also meine größte Sorge besteht tatsächlich im Verlust von Häusern, Orten und Freiräume. Gerade die kleinen Herzbluthäuser und die ganzen kleinen Herzblutangebote, die Berlin auch besonders irgendwie ausmachen, die die Stadt auch immer noch besonders machen. Ich glaube, die sind besonders gefährdet, weil die oft sowieso schon seit jeher am Existenzminimum kratzen und jetzt tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich eigentlich über die Grenze des Ertragbaren belastet werden. Ja. Ich habe noch eine Frage zu eurem Streaming, weil wir haben es ja gerade gesagt, gehören den spontanen Künsten an, also Improvisation lebt davon, mit dem Publikum zu reden, Eingaben, Vorgaben. So ein Stream hat ja ein ganz großes Problem, der hat ja so einen Zeitverzug. Also wenn man was rausstreamt, ehe das beim Zuschauer ankommt, vergehen 20 Sekunden. Und wenn dann was gefragt wird, müssen die das da irgendwo wieder eintippen in irgendwelche Tastaturen. Der eine ist ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen langsamer. Da wird noch nachgedacht. Also da vergeht ja locker mal halbe Minute, Minute. Wie geht ihr damit um, mit dieser Unzeitigkeit von Call and Response, von Frage und Antwort? Das ist tatsächlich auch was wir immer in unseren Proben erarbeiten und besprechen, wo wir vorhin gesagt haben, wir bereiten uns vor. Wir überlegen uns tatsächlich genau das und die Fragen, die wir stellen, stehen vorher fest. Wir stellen zur Erschaffung der einzelnen Charaktere, zur Rollenausstattung, wie man beim Impro sagt, stellen wir immer die gleichen Fragen für jeden Charakter. Das heißt, die gibt es im Vorfeld und in dieser kleinen Pre-Show, die es immer gibt, bevor die Show richtig los sind, wird schon mal dem Publikum erklärt, was sie posten und was sie kommentieren können, sodass da schon eine Masse an Ideen im Raum steht. Und wir versuchen quasi diesen Zeitverzug mitzudenken und dass die Fragen eben trotzdem funktionieren oder die Aufgaben, die das Publikum von uns bekommt zur Partizipation. Okay. Und wie ist das mit so einer Show, in der das sozusagen, ihr hattet jetzt, die letzte Show war ja Hybrid, also da gab es eine richtige Menschen im Theater, im Raum mit euch und dann eben Leute im Stream. Wie ist da kann das ja, muss das ja anders funktionieren, weil ihr wollt ja auch die Leute im Raum Dinge fragen, die Leute am Netz, was habt ihr da entschieden? Da haben wir, also wir hatten auch wieder, wir wussten, was wir unser Publikum fragen werden, und haben dann immer zum Beispiel, sagen wir mal, wir stellen 3 Fragen zu einer Figur. Dann haben wir 2 aus dem Raum genommen und 1 von den Online-Zusehern. Und wir hatten ja Anne, unsere, die Marc gerade vorhin schon erwähnt hat, unsere Technik 1000-Sasserin im Raum sitzen, und die war sozusagen die Online-Moderatorin. Also die hat dann Sachen ausgesucht aus dem Chatverlauf und hat die hineingerufen. Außerdem hatten wir hinter der Bühne ein Handy liegen, wo Anne uns Ideen vom Online-Publikum draufgeschickt hat, und wir konnten die als Inspiration nehmen, wenn wir im Off waren, um zum Beispiel einen neuen Impuls zu setzen im Spiel. Okay. Also da Anne ist ja tatsächlich dann Multitasking unterwegs. Unfassbar. Und ja, weil das hat sich, glaube ich, relativ schnell herausgestellt. Es braucht diese Moderations-Stream-Operator, wie auch immer man diese Funktion nennt, die ist tatsächlich unerlässlich, weil sonst, das kann man, glaube ich, als Spieler kaum selber. Also ich habe Shows gesehen, wo das passiert ist, wo Leute tatsächlich am Laptop saßen und diese Abfragen selbst aus, was weiß ich, aus Facebook herausgezogen haben. Aber ich habe festgestellt für mich, ich finde das zu stressig. Also diese Funktion von jemandem, der da sitzt, ist einfach Gold wert. Und tatsächlich auch eine ganz neue Art von, weiß ich nicht, es ist ein technisches Handwerk, oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Es scheint eine neue Funktion zu sein. Also Licht, Ton, Internet. Ja. Ist tatsächlich auch was, worauf Anne sich gerade auch orientiert, weil sie das wirklich fantastisch macht und super kann und alles Know-how mitbringt, was man dafür braucht, und der Bedarf einfach so da ist, das irgendwie zu professionalisieren. Das ist auch was Schönes an dieser ganzen Entwicklung, dass sich solche Optionen dann für Menschen mit zum Beispiel ihren Talenten auch ergeben, dass sie mittlerweile auch für viele andere Menschen aus dem Kulturbereich arbeitet, weil die gesehen haben, diese Anne, die kann das irgendwie möglich machen. Wir wissen zwar, wie man Kultur macht, wie man Bühnenprogramme zusammenstellt oder dergleichen mehr, aber wir haben keine Ahnung mit Technik, und wir haben auch noch nie ein Fernsehstudio betrieben. Und genau diese Verbindung zwischen dem Live-Moment und dem Senden, dem Broadcasten, stellt sie sich gerade irgendwie als berufliche Option für sie heraus. Und das ist natürlich cool, wenn da auch Perspektiven entstehen. Ja, super, weil genau das ist ja eigentlich die Chance in der Krise. Aber tatsächlich, das ist auch etwas, was ich merke, was von manchen heute noch unterschätzt wird. Also ich glaube, auch eine gewisse Professionalität an Stream braucht man heute einfach, damit eine Show noch anschaubar ist. Also dieses, wir haben ja am Anfang auch auf den größten Fernsehsendern sehr schlechte Zuschaltungen von irgendwelchen Promis gesehen, wo ich dachte, kann dann wenigstens mein Redakteur sagen, stell mal deinen Laptop auf Augenhöhe und mach mal ein bisschen mehr Licht an, weil du gehst, subst da in deinem Zuhause unter. Also das finde ich irgendwie auch eine Notwendigkeit. Also wie ich auch denke, natürlich gehen wir auf eine Bühne, erst wenn wir eben bestimmtes Handwerk geprobt haben, Sprachtraining gemacht haben, körperliches, und dann so ein Stream dahin zu rotzen. Also mit der Freiheit natürlich, der Unbedarftheit, sowas erstmal aus der Not heraus irgendwie zu probieren, aber da nicht sich weiterzuentwickeln, glaube ich, ist ein ganz, ganz notwendiger Schritt. Und das, finde ich, habt ihr, also soweit ich das nachvollziehen kann, muss auch gestehen, ich habe nicht jede einzelne Show von euch gesehen, aber doch immer mal wieder. Nicht? Ich weiß, ich schäme mich auch, wie, glaube ich, alle, die gerade zuhören. Nein, aber ich schaue immer mal wieder interessiert zu und merke, okay, ihr habt euch tatsächlich entwickelt, und deswegen ist das so spannend. Aber war das? Ich glaube auch, die Zeit der schlechten Streams ist so ein bisschen vorbei. Also im ersten Lockdown, glaube ich, hat man viel verziehen, weil das eine Ausnahmesituation war, die keiner von uns bisher erlebt hat oder für möglich gehalten hat. Und da die Tatsache, dass man überhaupt aktiv bleibt und was macht, gereicht hat. Ich glaube, wenn man jetzt was reißen möchte, Zuschauer begeistern möchte, muss man einen professionellen Auftritt haben und tatsächlich einfach eine Qualität liefern, die speziell auf dieses neue Medium Stream, also für uns neue Medium Stream, funktioniert. Ja. Auf jeden Fall, wir haben jetzt auch nämlich dann nach der Show, also wo es jetzt dann klar war, dass der nächste Lockdown kommt, auch nochmal gesprochen und werden jetzt auch nochmal an neuen Konzepten eben arbeiten, auch vielleicht die Länge von den Streams verändern und so weiter. Einfach, weil man immer mehr, weil wir alle gelernt haben, einfach aus den Erfahrungen. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du sagst, Länge der Streams. Eine normale Show von euch dauert wie lange und warum? 1,5 Stunden. Also das ist natürlich, also bei uns guckt keiner auf die Uhr. Es ist jetzt nicht so, dass wir dann sagen, oh mein Gott, wir sind jetzt schon bei 75 Minuten, wir müssen jetzt ein Ende finden. So sind wir jetzt nicht. Aber an sich hat sich das so eingebürgert oder so entwickelt, dass wir eigentlich immer relativ genau 90 Minuten spielen. Wobei die Erschaffung der Figuren ungefähr eine Dreiviertelstunde dauert und dann das freigespielte Stück auch nochmal ungefähr eine Dreiviertelstunde. Bei den Streams versuchen wir es knackiger zu machen, was also teilweise vielleicht auch aus der Not geboren war, weil nicht immer alle Zeit hatten und wir dann weniger Leute waren. Aber erfahrungsgemäß oder zumindest also aus meiner Erfahrung merke ich, dass ich nicht so lang bei der Sache bleibe bei Streams, wenn ich zugucke. Und da sind, glaube ich, knackige, kurze Formate, die aber irgendwie catchy sind, vielleicht besser. Ja. Und Pause? Also macht ihr, wenn ihr eine Live-Show, machen wir ja eigentlich immer eine Pause, allein weil die Bar ein bisschen was verdienen will und die Blasen geleert werden wollen. Aber habt ihr eigentlich mal einen Stream mit einer 10-Minuten-Pause? Bei uns gibt es nie eine Pause, beim Stream nicht und live auch nicht. Live auch nicht? Nee, keine Pause. Wir schaden damit aber auf jeden Fall nicht der Gastronomie, dafür sorgen wir dann selber hinterher. Ich wollte jetzt nicht sagen. Okay, da muss ich zugeben, da sind wir nicht so. Also wir halten nicht die Gastronomie am Leben im Alleingang, aber ich finde ja Pausen immer ganz angenehm, weil die so ein bisschen Halbzeitcharakter haben und man ja durchaus in so einer Pause auch mal nochmal ein Wort ans Team richten kann und vielleicht nochmal umsteuern. Also ich finde es immer ganz schön, eine Pause zu haben. Für die Streams haben wir das auch tatsächlich entschieden, nicht zu machen, weil man ja auch gar nicht weiß, was macht man in dieser Pause. Also die Leute sitzen ja dann nicht unbedingt vorm Bildschirm und starren irgendwie auf die leere Bühne oder man schaltet ja dann den Stream nicht ab. Also die Pause scheint noch völlig absurd, aber ist natürlich der Schrei nach Werbung, ne? Also habt ihr darüber mal nachgedacht, eure Streams irgendwie sponsern zu lassen von Klopapierherstellern oder so? Das haben wir bisher noch nicht, also so kommerzielle Werbung, aber wir machen ja Werbung für unsere eigene Spendenaktion zum Beispiel. Und so, also solche Einspieler machen wir schon. Und wir hatten ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, am Anfang des Lockdowns hatten wir parallel auch The Show Must Go On, was so ein mehr ein Theaterformat war. Also das war quasi ein fiktiver Fernsehsender, den wir gemeinsam mit anderen Bühnenkollegen, anderen Theatergruppen gespielt haben wöchentlich. Ja. Und dafür haben wir dann zum Beispiel Werbung gemacht und so, also für Kollegen, die was spielen, aber das sind ja trotzdem, also da wurde dann ein Clip eingespielt, das war jetzt nicht in dem Sinn wie eine Pause, im Sinn von, wir sind in 15 Minuten wieder da, gehen Sie Kaffee trinken. Aber ich glaube, da verliert man auch leicht Publikum. Also ich habe das Gefühl, bei Streams ist es empfehlenswert, dass man so bei 30 bis 45 Minuten bleibt und die knackig und frisch hält, besser als dass man es möglichst langes Programm macht und dann dafür Pausen. Irgendwie. Und wir machen es ja auch nicht aus kommerzieller Sicht. Also am Anfang des Lockdowns gab es schon eine enorme Spendenbereitschaft. Das war toll. Also wir sind jetzt alle nicht reich geworden, aber es war einfach die Bereitschaft da, tatsächlich auch Online-Tickets zu erwerben. Und wir haben immer noch Leute, die so Stammpublikum-mäßig auch wirklich jede Woche den Stream einschalten und sich schon drauf freuen und ihren Tag danach ausrichten, wie als würden sie jede Woche ins Theater gehen, die auch was einem wirklich das Herz erwärmt, jede Woche eine Eintrittskarte quasi an Spenden dalassen und auch großzügige, regelmäßige Unterstützung teilweise, aber das nimmt auch ehrlich gesagt ab. Also ich glaube, die Menschen haben halt jetzt am Anfang der Krise eine große Hilfsbereitschaft gehabt und es gibt immer noch welche, die da sind und die sich solidarisch zeigen, jetzt auch gerade mit dem zweiten Lockdown. Aber was auf jeden Fall nicht unser Ansinnen ist, ist damit reich zu werden und damit irgendwie kommerzielle Ziele zu verfolgen, sondern Kontakt mit unseren Zuschauern irgendwie beibehalten und trotzdem Kultur schaffen. Und wir brauchen das ja auch als Künstler selber, uns kreativ auszudrücken. Das ist ja auch die Krux. Das ist so ein bisschen die Krux, finde ich, an dieser ganzen Situation, dass es ja nicht einfach irgendein Job ist, den wir machen. Da hätte man sich wirklich einen einfacheren Lebenslauf aussuchen können, sondern das ist ja auch ein unbedingter Zwang ist. Also man sollte keinem Jugendlichen. Ich finde, eine Berufung, ne? Das ist so wie Priester werden oder so. Man kann ja dann nicht anders, als sich auszudrücken. Ich habe das auch oft, weil es gibt ja viele Kollegen, die dann sagen, man sollte eben nicht streamen, weil es wichtig ist, dass es wirklich still wird, damit dann von politischer Seite was gemacht wird irgendwann. Was ich total nachvollziehen kann und auch einen guten Gedankengang finde, aber ich würde es halt nicht überleben. Also, ja. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich, wir machen natürlich Kunst erstmal aus einer eigenen Antrieb heraus, aber ich glaube auch, dass es natürlich ein Versuch auch ist, also es ist ja auch eine Ansprache an die Menschen. Es ist ja nicht nur, dass man dankbar sein muss, weil man jemand einen Stream guckt, sondern ich hoffe ja auch, dass wenn Sachen gut sind und das wird ja auch gefeedbackt, finde ich, vom Publikum, dass sie sagen, oh, wir sind aber auch dankbar, dass ihr was macht. Wir sind aber auch dankbar, dass ihr euch auf die Bühne stellt, dass ihr euch Gedanken macht, dass ihr Streams macht und so weiter, weil wir das vermissen. Also es ist ja schon ein Geben und Nehmen. Also. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten Leute, die uns auch gesagt haben, ey, habt ihr mir echt diese Zeit des Lockdowns gerettet oder mich darüber hinweg gerettet, weil ich das sonst gar nicht ausgehalten hätte, die ganze Zeit ohne Kunst und Kultur. Menschen, die vielleicht so wie Vera 15 Mal im Monat ins Theater gehen, aber das jetzt aber nicht selber machen. So, und dadurch gar keinen Kontakt mehr plötzlich mit dieser Form von Kultur haben und die auch sich durch Konservenkunst quasi nicht befriedigen lassen. Wie geht es für euch jetzt weiter? Also ihr entwickelt weiter Formate, Ideen oder kauft jetzt Fernsehsender? Was ist so euer Ziel? Reich werden wollt ihr nicht? Ja, genau. Also Marc kauft einen Fernsehsender. Nee, also wir haben jetzt gleich im Anschluss haben wir unsere Probe. Wir haben immer einmal in der Woche treffen wir uns online. Also das haben wir auch die ganze Zeit während des Lockdowns aufrechterhalten und haben eben schon konkret gesprochen und Ideen ausgetauscht, was für neue Ideen wir haben und in welcher Form wir die Livestream-Formate weiterentwickeln könnten und überlegen, ob wir jetzt vielleicht sogar zweimal in der Woche streamen, weil wir machen das jetzt immer samstags bisher. Wir überlegen, ob wir noch einen zweiten Tag dazu nehmen, ob wir vielleicht zwei verschiedene Formate machen und so weiter, damit wir auch, damit es nicht langweilig wird, also weder fürs Publikum noch für uns und dass sich das alles entwickelt, so wie sich ja auch unsere Bühnenshow entwickelt hat über die Jahre. Und ihr habt ja, hauptsächlich über Facebook gestreamt. Warum das eigentlich? Warum seid ihr nicht woanders hingegangen? Also es hat sich so ergeben, weil wir eben tatsächlich am ersten Tage kurz vor dem Lockdown quasi den ersten Stream gemacht haben und das einfach für uns zugänglich war und wir da auch die größte Reichweite haben. Wie viele Leute gucken da so im Schnitt zu? Dürft ihr da Zahlen sagen? Das ist tatsächlich, also live ist es jetzt nicht sehr berauschend, muss man sagen. Aber also am Anfang würde ich jetzt mal sagen, waren es wahrscheinlich immer so zwischen 30 und 50 Leuten. Jetzt sind es deutlich weniger. Aber man kann ja dann diese Shows auf Facebook weiter angucken, also die bleiben ja da erhalten und da hatten wir tatsächlich oft sogar, ich glaube, unser Rekord war sowas wie 2500 oder so, oder Marc? Ich bin immer so schlecht mit Zahlen, aber ich glaube so. Ja, also tatsächlich haben sich die Zahlen bisschen gedreht. Am Anfang gab es sehr viel Live-Publikum. Jetzt gibt es immer noch Live-Publikum und eben vor allem sehr treues Live-Publikum, aber viele, die im Nachhinein reinschauen, sich durchklicken. Ich weiß nicht, wie es sich jetzt wieder entwickeln wird, wenn jetzt wieder alle Angebote zu sind. Da haben wir natürlich auch noch keine Erfahrung mit, weil es ja jetzt gerade erst wieder so weit gekommen ist, ne? Wir haben ja selber am Freitag noch vor einem Corona-ausverkauften Haus gestanden und eine Show gespielt. So, da muss man jetzt erstmal wieder schauen, ob diese ganzen Leute sich dann wieder ins Internet trauen oder denken, nö, jetzt möchte ich gar keine Kultur mehr. Nie wieder. Ja, aber das ist, glaube ich, ein ganz großer Aspekt, dass man, wir gucken ja alle auf die Streaming-Zahlen und man denkt so, oh, guck, da haben jetzt irgendwie 30 Leute zugeguckt oder 40 oder 20 oder so. Aber auf der anderen Seite denke ich immer, ja, aber wenn in so einem Haus 20 Leute sitzen, dann sind wir auch manchmal zufrieden, gerade in der kleinen Kunst in Berlin. Wir haben, ja, glaube ich, alle auch schon vor, also wir haben alle schon vor leeren Häusern gespielt, bevor es cool war. Das ist tatsächlich nicht das Problem und ich glaube halt auch, zum einen natürlich sind die Sachen nachschaubar, das ist ein ganz anderer Wert, macht auch ein bisschen so Angst, finde ich, wenn man so Impro-Shows nochmal nachschaut, weil man manchmal schon denkt, oh Mann, das jetzt hat es mal jemand aufgezeichnet, aber aber ich finde, da lernt man total viel davon. Also ich finde es eigentlich ganz super, dass ich gucke mir eigentlich jetzt jedes Mal unseren Stream danach nochmal an. Also meistens so entweder vorm Schlafen gehen am selben Tag noch oder einen Tag drauf oder so. Und ich finde, also wenn man da, man gewöhnt sich ja dran, dass man sich selber anguckt und man kann so viel mehr im Detail lernen und sehen, was funktioniert und woran man arbeiten muss. Mhm. Also ich bin da total dankbar dafür, dass ich das immer noch mal gucken kann, was ja früher, außer wir haben mal mitgeschnitten, eigentlich nicht möglich war bei den Bühnenshows. Und ich bin nämlich vor allem berühmt dafür, dass ich immer alles vergesse, was ich oder andere machen. Insofern ist es super jetzt, finde ich. Und die andere Plattform zu erobern, also irgendwie zu YouTube, Twitch oder so? Das ist jetzt der Plan, dass wir, also anscheinend, wir sind ja, wie gesagt, technisch nicht so versiert, aber Anna meinte jetzt, dass es auch möglich ist, gleichzeitig auf mehreren Plattformen zu streamen. Und das wollen wir jetzt für die Zukunft machen, damit wir nicht nur, also es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel nicht auf Facebook sind, und damit man die auch erreicht, weil das ja dann, weiß ich, YouTube zum Beispiel ja meistens die weniger mit Vorurteilen verbundene Plattform. Ja, wir streamen auf YouTube, weil ich finde, ich habe zugeguckt. Sehr schön. Weil das eben ohne Publikum, also ohne Schranke funktioniert. Man muss nicht angemeldet sein bei YouTube. Mhm. Man kann aber dann nicht kommentieren. Also ohne Google-Account kann man sozusagen nicht kommentieren. Bei Facebook kann man halt gar nicht zugucken. Also das ist so ein bisschen die Frage. Aber ich habe da auch noch nicht der Weisheit letzten Schluss gefunden. Aber ja, dass es überhaupt funktioniert. Ich sag mal so, wenn wir diesen Lockdown oder diese Situation vor 8 Jahren gehabt hätten oder sowas, hätten wir, glaube ich, weder die Technik noch die Art von Internet nicht gehabt. Also es ist so ein bisschen der verbundenste Ausnahmezustand, den man sich, glaube ich, vorstellen kann. Also wir sind alle alleine und trotzdem, wir reden ja jetzt auch in einem Radiointerview, was eigentlich auch nur über das Netz stattfindet. Also das ist schon auch ein Geschenk, das muss man schon sagen. Auf jeden Fall. Und das heißt also, ihr versucht jetzt euch besser aufzustellen, mehr Shows zu machen. Und das bedeutet jetzt nur für den November oder wollt ihr das jetzt auch weitergehend machen? Wir versuchen alles, was wir anfangen, erstmal so gut wir es können, auch durchzuziehen. Es ist ja ohnehin nicht klar, wie jetzt der ganze Winter kulturell verlaufen wird, ob das jetzt dann Ende November schlagartig alles wieder aufmachen darf oder da neue Regelungen gefunden werden. Zu wünschen wäre es auf jeden Fall. Aber die Konzepte, die wir jetzt entwickeln wollen, sind auf jeden Fall auch auf längere Sicht angelegt, aber eben flexibler, kürzer, knackiger, mehr aufs Internet bezogen. Und die Sehnsucht geht auf jeden Fall wieder auf die Bühne. Und natürlich hat man schon vor leeren Häusern gespielt und trotzdem ist es natürlich einfach eine Perspektive, dass man sich auch nicht anstrengen kann, um ein volles Haus zu kriegen, was natürlich einem trotzdem fehlt. Ja. Aber das heißt im Umkehrschluss, wenn Trump recht hätte und morgen das Virus genauso mit einem Fingerschnippen verschwindet, wie es gekommen ist, ihr würdet einfach zurück auf die Bühne gehen? Würdet ihr das streamen lassen oder würdet ihr... Nee, wir haben jetzt die ganze Zeit, also jetzt die ganze Zeit auch während wir auf der Bühne gespielt haben, trotzdem online gestreamt. Also wir hatten eigentlich diesen Samstag haben wir eingeführt ab dem 14. März, war das, glaube ich, und habe ihn durchgezogen bis zum heutigen Tag eigentlich, immer samstags. Und das heißt also, auch, wenn die Situation sich verändert, wird da wieder volle Häuser möglich werden, also wenn wir wieder 2019 hätten, ihr würdet trotzdem versuchen, parallel weiter zu streamen? Das kann ich nicht sagen. Was glaubst du? Ich glaube, wenn wir jetzt was entwickeln, was ergänzend zum Bühnenprogramm funktioniert und nicht das Bühnenprogramm im Internet ist, dann ja. Stimmt, Marc kann Sachen immer viel besser sagen. Stimmt. Ja, es braucht seine eigene Berechtigung. Es braucht seine eigene Berechtigung. Wir sind kurz vor Showende, wir haben noch so 5 Minuten. Dann kommt gleich die nächste Sendung auf Collaboradio. Ich muss mal nochmal die Senderkennung sagen. Bitte. FRBB, Freie Radios Berlin-Brandenburg, UKW 88,4, falls ihr gerade über euer Radio zuhört. Oder in Potsdam, UKW 90,7 Megahertz oder vielleicht auch im Stream. Das ist ja heute das Thema. Streams are my reality, wie man so schön sagt heutzutage, über fr-bb.org. Ja, wir biegen so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Wir haben jetzt sehr viel mit euch geredet, Marc, Vera von den Improvisionären, über eure Shows. Was gibt's denn im November zu sehen? Habt ihr Shows, die ihr, also ihr werdet Shows machen, das sollt ihr gleich auch sagen, aber guckt ihr auch noch was von Kollegen oder ihr werdet nur selber Kunst erzeugen im November? Vera. Ja. Ich muss ehrlich sagen, also ich bin, mich hat das relativ ich war die ganze Zeit sehr überzeugt davon, dass es sicher weiter funktioniert, dass die Theater aufhaben, habe mir darum im großen Stile Karten gekauft und mir jetzt ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, welche Online-Streams ich jetzt dann angucken werde. Aber natürlich, also definitiv werde ich das Online-Angebot nutzen, also von Filmen und von Kollegen auch. Wo ich da muss ich sagen, ehrlich gesagt, dass ich die staatlichen Häuser immer ein bisschen weniger interessant finde, weil es da ja wirklich abgefilmte Bühnen sind und dass ich da lieber die freie Szene in Berlin mag im Online-Stream. Und wann kann man euch beide sehen? Also am Samstag das nächste Mal wieder, das ist immer 19 Uhr. Da wollten wir wahrscheinlich, also wir entscheiden es jetzt erst nach diesem Radiointerview bei der Probe, aber da wollten wir Mein neuer Freund spielen. Ist das jetzt gesetzt, Marc? Weil jetzt hat ja Vera dafür. Jetzt ist es öffentlich gesetzt, aber ich finde es gut, weil es war meine Idee. Sehr schön. Okay. Und was dann im Monat November noch kommt, das erfährt man dann immer sozusagen im Anschluss an die Show. Genau, aber es ist fix, dass wir immer samstags auf jeden Fall spielen. Und wenn wir uns entschieden haben, welchen anderen Tag wir noch dazu nehmen und ob wir den dazu nehmen, dann publizieren wir das auf jeden Fall auf unserer Facebook- und auf unserer Instagram-Seite und auf unserer Webseite. Und dann nenn doch mal einen Namen. Den Namen, unsere Webseite, da läuft das alles ganz gut zusammen, ist www.improvisionäre.com, Improvisionäre mit AE geschrieben. Unsere Facebook-Seite ist auch, also da heißen wir auch die Improvisionäre, genauso wie auf Instagram und auf YouTube. Also man findet uns überall mit unserem Namen. Super. Und ja, einfach in einer Suchmaschine des Vertrauens eingeben, da findet man euch auch. Ich mache auch noch ein bisschen Werbung, und zwar der Bühnenrausch, auch ein wichtiges Impro-Theater hier in Berlin, hat sich entschieden, hat das gesamte Bühnenprogramm natürlich auch kippen müssen und wird auch streamen im November mit 3 Shows am 11., am 18. und am 25. Und es gibt eine Ü-Show speziell zum Thema Elternabend. Das klingt doch nach Homeschooling und trotzdem Schule, oder? Das ist zumindest bin ich da gespannt. Und es gibt auch ein Scream Stream Project Volume 1. Also wer Horror mag, ist am 25. November dabei. Ansonsten, ja, also ich kann nur sagen, ich freue mich, dass ihr so präsent seid in den Kanälen und ihr da draußen an den Hörapparaten oder auch vor euren Streaming-Devices klickt mal irgendwo rein und hinterlasst einen Kommentar. Das freut die streamende Bevölkerung am meisten, oder? Kommentar ist immer gut. Genau, der Kontakt zum Publikum ist das Allerwichtigste für uns. Ja, ihr fehlt uns. Ich danke euch beiden, dass ihr in der Sendung wart. Das war Herzblutfreie Szene, die November-Ausgabe. Ich sage auf Wiedersehen zu Vera. Tschüss, danke. Vielen Dank für die Einladung. Auch dir, Marc. Viel Spaß jetzt auf der Probe. Ja, vielen Dank, werde ich haben. Und schaltet wieder ein im nächsten Monat, wenn es wieder heißt Herzblutfreie Szene. Ciao.